1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute Nacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50. Jedes Thema ist möglich und jedes Thema ist erlaubt, wenn ihr gerne drüber reden wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Pia. Und Pia ist 39. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Pia, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte halt mal einfach nur mal sagen, dass man halt auch Herzinfarkte bekommen kann, wenn man halt noch jung ist. Und das als Frau halt natürlich auch. Und das heißt, als Frau werden die Symptome halt oft verkannt. Das heißt, du bist betroffen? Ja. Ja. Wie alt warst du, als du deinen Herzinfarkt bekommen hast? Ich war 28. 28 erst? Das sind jetzt 11 Jahre her, nächsten Monat. Ja. Erzähl mal, wie war das damals? Also ja, das war ganz komisch. Ich tagsüber war ganz normal. Ich hatte Urlaub, also ich hatte meinen dreiwöchigen Sommerurlaub gehabt. Mhm. Und also erholt und entspannt? Ja, nicht so wirklich. Also ich hatte damals mit meinem Ex-Mann, wir hatten ein Haus gekauft und haben da halt viel renoviert und gemacht und getan und hatte halt Hausarbeiten und mein Ex-Schwager hat damals Geburtstag gefeiert abends und da sind wir halt hingefahren und dann fing das abends an. Mhm. Ich war Raucher. Und was fing da genau an? Ja, ich habe halt, also wir haben da gegessen und auf einmal hatte ich so das Gefühl gehabt, dass mir was im Hals steckt. Mhm. Und dann bin ich auf den Balkon raus und habe noch eine geraucht, weil ich gedacht habe, wenn ich eine rauche, geht das halt irgendwie weg, weil ich weiß auch nicht, manchmal ist man halt so ein bisschen, ja und saß dann halt auf dem Balkon und mir wurde halt immer schlechter und dann hatte ich kalte Schweißausbrüche, ich musste husten, mir war schlecht, ich hatte richtig Angstzustände bekommen, weil ich so einen Druck auf der Brust hatte. Mhm. Und hab da auch gar nicht mit, also es rechnet ja keiner mit 28 und als Frau schon gar nicht. Naja, und das hat mit Frau ja nichts zu tun, also mit 18. Nee. Ne? Ja doch, also weil es ist ja eher, oder war ja eher eine Männerkrankheit. Ist das so? Herzinfarkt? Ja, also war früher war es halt so, also dass eher Männer einen Herzinfarkt bekommen haben wie Frauen. Ah ja. Und ja, die Leute haben das dann halt so mitbekommen. Und man wusste halt nicht, was man mit mir machen sollte. Und mein Ex-Mann, der hat mich dann halt ins Auto gepackt und wir sind zu meinen Ex-Schwiegerleuten gefahren. Und die Mutter sagte dann halt, fahr mit ihr zum Notarzt, weil irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Das kannst du so nicht lassen. Mhm. Und dann sind wir halt dahin gefahren. Der hat mich untersucht und hat mich mit Magen- und Darmproblemen ins Krankenhaus überwiesen. Ja. Und komischer Notarzt, ne? Das war ja diese Notarztstelle, wo man halt so hinfährt in der Stadt, ne? Ich hoffe, dass Sie es im Krankenhaus dann direkt kapiert haben, worum es geht. Auch nicht? Nein. Wie lange also hat sie gedauert? Um 11 Uhr nachts fing es an. Mhm. Und morgens um 3:30 im Krankenhaus haben sie es festgestellt. Das ist ein bisschen lange, ne? In der Zeit hätte schon einiges passieren können, ja. Allerdings. Ja. Wie ist es dir dann danach ergangen? Was hat man gemacht, zum Beispiel mit dir? Ja, also irgendwann kam dann halt die Ärztin dann zu mir und ich habe ihr das dann halt gesagt. Sie hat mich dann halt auch nochmal auf Bauch und so abgehört und hat gesagt, das ist es halt nicht, mir tut halt die Brust weh und wenn ich die Arme nach oben tue, ist der Schmerz halt weniger und so. Und dann, ich lag halt in diesem Bett, die haben mich dann halt wohin geschoben. Ich habe das ja dann halt auch nur noch alles so halb wahrgenommen. Ich meinte jetzt danach, als es dann diagnostiziert war, was hat man mit dir getan? Dann haben sie mit mir eine Lysetherapie gemacht. Eine was für eine Therapie? Lyse nennt sich das. Was und heißt zwar, das? Heparin bekommt man dann gespritzt, dass halt das Blut im Körper ganz dünn wird. Ach so. Dass wenn irgendwo ein Tropfen ist, was ja auch dieser Herzinfarkt, der wird ja durch einen Tropfen ausgelöst. Ja. Dass diese halt aufgelöst wird. Ja. Und das war halt dann auch der Fall. War es denn dann damit getan? Nee. Was hat man weiter getan mit dir? Ja, ich lag dann halt 2 Wochen auf Intensivstation, also 1,5 Wochen ungefähr auf Intensivstation. Dann haben sie einen Herzkatheter gemacht, also durch die Vene, also durch die Beinarterie sind sie halt reingegangen. Dann haben sie halt das ist ja auch kurios, das muss man ja mal erklären. Da gehen die Spezialisten in den Oberschenkel ungefähr mit einem Gerät rein. Genau, mit so wie so eine Sonde. So eine kleine Sonde und gehen durch den ganzen Körper Ja, bis zum Herzen. Bis zum Herzen, ja. Um das Herz zu untersuchen, was genau. Da los ist. Ne? Ob die Herzkranzgefäße offen sind oder nicht offen sind. Ja, ja. Und die waren halt offen. Das heißt, du musstest operiert werden? Nee, nach dem Katheter nicht mehr. Dann war halt alles in Ordnung. Mhm. Okay, das Herz, was halt nicht mehr versorgt war, war halt abgestorbenes Gewebe. Mhm. Waren ungefähr 20%, also von dem Herz 100%, waren 20% abgestorben. Mhm. Was ist denn dann gemacht worden danach? Konntest du irgendwann nach Hause gehen mit Medikamenten oder bist du... Ich nehme Medikamente seit 11 Jahren, bin aber danach bin ich 6 Wochen in Reha gegangen. Mhm. Hab halt die Reha dann halt abgeschlossen und bin dann, also im Juli war der Infarkt und im November bin ich wieder arbeiten gegangen. Ja, das heißt, du bist bis heute nicht am Herz, du musstest nicht operiert werden? Nein. Nein. Du warst vorher nicht herzkrank? Nein. Nein. Dann ist das ja schon Wahnsinn, mit 28 zu erkranken. Nun sind 11 Jahre vergangen, du bist heute 39. Ja. Wie geht es dir und wie geht es deinem Herz heute? Ja, ich bin letztes Jahr im November zur normalen Routineuntersuchung gegangen, zu meinem Kardiologen, wo ich halt schon seit Anbeginn der Stunde hingehe. Und er sagte halt, er möchte halt wieder eine Katheteruntersuchung haben, um zu gucken, wie die Herzkranzgefäße sind. Mhm. Und er würde mir raten zu einem Defi. Das heißt, halt du musst es ein bisschen erklären. Ja, das wiederum ist was genau? Das ist so eine Art also Herzschrittmacher, also so ein Kombigerät Defibrillator, Herzschrittmacher, das mir in die Brust implantiert worden ist. Ja. Für Herzrhythmusstörungen, weil ja mein Herz schon wesentlich weniger arbeitet wie bei einem gesunden Menschen. Ach so, das hat man doch in dein Herz implantiert. Irgendwann schon mal. In die Brust implantiert mit 3 Sonden, die zum Herzen gehen. Also, weil du vorhin gesagt hast, da ist nichts weiter gemacht worden als Medikamente. Damals. Damals. Und das ist jetzt erst seit November. Ach so, verstehe. Ja. Ist denn das Herz hier so angegriffen, dass du dir Sorgen um dein Herz machst? Ja. Ja? Um mein Leben sogar. Um dein Leben sogar? Ja. Also ich habe nur noch eine Pumpe, also ein gesundes Herz pumpt ungefähr 55%. Also das wird ja nie leer gepumpt. Es ist ja immer was drin und 55% ist halt so der Regelfall. Mhm. Und mein Herz pumpt nur noch zwischen 20% und 25%. Ach du liebe Zeit. Ich hatte gerade so verstanden, das war damals ein Schock, aber man hat das wieder richtig hinbekommen und das Leben geht gut. Das Problem ist halt, das sind halt die Nachwirkungen des Infarkts von vor 11 Jahren. Was heißt das konkret? Ja, konkret heißt es halt, dass ich halt jetzt im November diesen Defi eingesetzt bekommen habe, dass ich halt nicht dem plötzlichen Herz zu sterben kann, falls irgendwelche Rhythmusstörungen auftreten, springt diese halt direkt ein. Aber? Ja, ich muss jetzt jedes Jahr zu dieser Herzinsuffizienzuntersuchung, um zu gucken, weil wenn ich unter diese 20% komme, komme ich auf die Liste für ein Spenderorgan. Und dann brauche ich ein Spenderherz. Okay, dann ist uns allen klar, wie ernst es ist. Ja. Dann ist uns allen klar, wie ernst es ist. Nicht ganz einfach. Genau. Wie gehst du damit um, dass das schon eine sehr ernste Erkrankung ist, die du hast? Ja, Entschuldigung. Geht dir das doch sehr nahe, ne? Die Überlegung. Ja, das ist halt, ich habe auch mit dem Defi, ich habe da auch ein paar Wochen mit gehadert, ob ich mir den überhaupt einimplantieren lassen soll. Und was sprach denn dagegen, das nicht zu machen? Ja, die Angst, es ist ja immerhin eine OP und man wird halt in Narkose gelegt und wenn man herzkrank ist und dann mit einer Narkose, das verstehe. Ist halt Risiko. Aber wiederum kann dieses Gerät dir ja jetzt durchaus das Leben auch retten. Das ist mein Lebensretter. Das ist dein Lebensretter. Ne? Ja. Ja. Wenn das Gerät nicht wäre, wäre es wahrscheinlich ausgesprochen gefährlich für dich. Ja. Besteht denn die Chance, das ist jetzt alles schon sehr wackelig, aber besteht denn die Chance, dass es sich vielleicht doch so stabilisiert und dass du lange... Nee, weil die Herzschwäche, die bleibt ja. Das Einzige, ich kann es halt mit Sport unterstützen, dass es halt nicht schlechter wird. Ach so. Aber besser werden wird es nicht mehr. Ja, und das tust du auch? Ja, noch nicht so wirklich. Ich habe jetzt aufgehört zu rauchen. Ach, du hast noch bis jetzt geraucht? Nein, ich hatte damals aufgehört zu rauchen, wie ich den Infarkt hatte, habe 2,5 Jahre nicht geraucht und durch Dummheit leider wieder angefangen, allerdings, was ich heute auch sagen muss. Allerdings, wenn man schon einen Herzinfarkt hatte und dann weg ist vom Rauchen und dann wieder anfängt, ist ja schon Wahnsinn. Ja, es war schon wirklich Dummheit. Und am 3. November, wie ich ins Krankenhaus rein bin, ich habe mir halt vorher den Termin gesetzt, dass ich dann aufhöre zu rauchen und habe auch seit dem 3. November keine mehr geraucht. Mhm. Das muss jetzt aber auch definitiv dabei bleiben. Ja. Ne? Das ist klare Sache. Ja. Aber es geht jetzt auch ein bisschen um die seelische Stabilisierung für dich, glaube ich. Ne? Das habe ich gerade gemerkt. Ja, ich muss mir da noch, glaube ich, irgendwie einen Therapeuten suchen, mit dem ich das alles noch mal ein bisschen aufarbeiten kann. Würde ich dir gerne vorschlagen, jetzt mit meiner Psychologin mal ein bisschen zu reden. Ja, die gerne. Dir vielleicht den einen oder anderen Ratschlag da noch geben kann. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir so, Pia. Dann wünsche ich dir erstmal gesundheitlich alles Gute. Dankeschön. Mach Sport, dass es zumindest nicht schlimmer wird. Und die Elke, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich an. Okay, super. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Ebenso. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Indra. Indra ist 81. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, hallo Indra. Ja, Indra, hier im Apparat. Ja, grüße dich, guten Tag, guten Abend. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, das hatte ich ja gesagt, dass ich seit 60 Jahren meine schwerbehinderte Tochter pflege. Seit 60 Jahren? Ja. Welche Behinderung hat deine Tochter? Die ist durch die Pockenschutzimpfung mit einem Jahr geschädigt worden. Und wie schwer ist sie geschädigt? Also total. Sie kann nichts alleine. Sie kann nicht sprechen, sie kann nicht alleine essen, sich nicht anziehen, sich nicht ausziehen. Ich muss alles für sie machen. Ist sie geistig behindert? Ja, auch. Das auch? Sie kann ja nicht sprechen. Und das ist durch eine misslungene Pockenimpfung passiert? Ja, durch die Pockenschutzimpfung, ja. Als sie ein Jahr alt war. Da hatte man mir auch gesagt, das passiert unter tausenden Fällen vielleicht einmal. Ich höre sie gerade im Hintergrund, kann das sein? Ja, ja. Sie läuft hier gerade in der Küche rum. Ja, kannst du sprechen? Geht das? Nein. Ich meine, kannst du weiter mit mir sprechen? Ja, also wenn ich was sage, zum Teil versteht sie es, aber wie sie das verarbeitet, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, ich verstehe. Also, seit 60 Jahren. 60 Jahre. Das ist ja eine ungeheure Belastung. Ja, und seit 40 Jahren bin ich nicht mehr in Urlaub gewesen. Kein Tag weg, Woche, Sonntag und Weihnachten, Ostern, Pfingsten, immer nur das Kind. Und das Kind ist jetzt 61 Jahre alt? Ja, die wird jetzt in 14 Tagen 61. Wie lange ist dein Mann, der Vater des Kindes? Ach, das kannst du vergessen. Der konnte das ja nicht aushalten, das war ja alles so schlimm für ihn und sowas alles. Mhm. Und da ist unsere Ehe natürlich daran zerbrochen. Ach so. Und er ist ausgewandert nach Amerika und hat dann vielleicht noch 3-4 Jahre ein bisschen bezahlt und da war Schluss. Und wie viele Jahre ist er schon weg? Ach, lass mich jetzt überlegen. Jahrzehnte? Tja, na, bestimmt auch. 50, 60 Jahre, 50, 60. Aber inzwischen ist er auch tot. Ist dieses Kind dein einziges Kind? Ja. Und da habe ich eben die ganzen Jahre, musste ich alleine zurechtkommen. Er hat dann nicht mehr bezahlt und da war der ganze Kontakt weg. Das ist ja ein ausgesprochen schweres Lebenslos, was du zu tragen hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und der Verzicht auf alles. Ich kann nicht ausgehen, muss ich immer fremde Leute irgendwie mal bitten, ob sie mal kommen oder mal helfen. Also es muss rund um die Uhr jemand bei deiner Tochter sein. Wie bitte? Es muss rund um die Uhr jemand bei deiner Tochter sein. Ja, natürlich. Weil sie ja gar nichts alleine kann. Hast Gerade, du dich... dass sie nach 5-6 Jahren mal gelernt hat, ein bisschen zu laufen. Mhm. Und das kann sie jetzt auch, aber... Naja, und dann hat sie eben ewig nass gemacht, die Hosen nass, die Betten nass, alles nass und alles voll. Und das musst du immer alles sauber machen. Du hast auch heute niemand, der dir etwas dabei hilft. Ja, also ich habe Gott sei Dank jetzt seit ganz vielen Jahren eine Hilfe, die mir im Haushalt hilft. Das ist schon ein bisschen dann Unterstützung, ja. Und die hat sich sehr mit Marietta vertraut gemacht, kommt auch gut mit ihr zurecht. Ja. Und die hilft dann auch beim Baden, das macht sie dann und das geht alles ganz gut. Indra, in all diesen vielen Jahrzehnten, hast du manchmal gedacht, warum habe ich so ein Schicksal? Ja, natürlich hat man das gedacht. Aber das bringt ja nichts, das zu denken. Ich habe halt immer für mein Kind war mein Ein und Alles. Es gab nie die Überlegung, das Kind in ein Heim zu geben? Nein, kam gar nicht in Frage. Und da muss ich dir dazu sagen, eben diese Hilfe, die ich jetzt habe, die hat, weißt du, die kommen aus dem Kosovo-Albaner, ja, sind das. Ja. Und bei denen ist das ja alles noch anders wie bei uns hier. Die hat auch gesagt, nein, meine Tochter, also Marietta heißt sie, die kommt in kein Heim. Nein, die kommt in kein Heim. Und wenn, dann nehmen wir sie in unsere Familie auf. Das bringt mich jetzt auf das nächste Thema. Du bist ja schon 81 Jahre alt. Ja, das ist es ja. Da muss man sich ja Gedanken machen, was passiert mit dem Mädchen. Ja. Das Mädchen ist ja nur auch schon 61, aber was passiert mit deiner Tochter, wenn du irgendwann mal nicht bist? Ja, genau. Und das habe ich eben mit meiner Hilfe aus dem Kosovo, habe ich das so vereinbart, dass sie meine Tochter nehmen, wenn ich mal tot bin. Und du hast ein gutes Gefühl, dass deine Tochter es auch gut hat da. Aber ganz, ganz gut. Die Familie ist so lieb mit ihr. Wenn die mal anrufen, immer fragen sie, wie geht es Marietta? Hat sie geschlafen? Hat sie gegessen? Weißt du, das ist eine ganz andere Mentalität als bei uns hier. Das ist ja sehr schön, so etwas mal zu erfahren und so eine Mitmenschlichkeit mitzubekommen. Ja, das ist unglaublich. Und weißt du, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt alles auf die Reihe bringen soll. Wenn mal tot bin, mit dem Verben und alles. Ich habe gesagt, da sollen diese Menschen alles bekommen, was mir gehört. Ja, ja. Und zum Teil gehört es ja meiner Tochter auch. Ja. Aber das eine Problem ist, ich habe ein Eigenheim mit so einem Innenhof, ganz wunderschön für meine Tochter. Und da musste ich damals ja ihre Grundrente kapitalisieren lassen. Also gehört nur ein halbes Haus meiner Tochter. Ja. Das würde ich gerne auch mal mit euch besprechen, wie wir das machen sollen. Mit uns würdest du das gerne besprechen, wie man das macht? Ja, würde ich gerne mal machen. Da würden wir gleich mal im Hintergrund uns noch kundig machen, werden wir dich gleich noch mal anrufen und das können wir dann im Hintergrund in Ruhe besprechen. Ja, das müssen wir im Hintergrund in Ruhe. Genau, ganz genau. Weißt du, ich habe auch so viele Probleme mit den Ämtern und alles. Kann ich mir gut vorstellen. Also mein Leben lang hänge ich mit Ämtern und was alles zusammen. Bist du denn noch fit und gesund? Bitte? Bist du noch gesund? Ich bin gesund. Ja. Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht wieso und warum, aber mir fehlt nichts. Ja. Gab es in diesen Jahren mal, Indra, in diesen vielen Jahrzehnten, gab es mal so Momente, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Also eigentlich muss ich sagen, eigentlich so im letzten Jahr erst, merke ich doch, dass ich müde bin, dass ich kaputt bin, dass ich das nicht mehr kann und das nicht mehr kann. Was man sehr gut verstehen kann, nachdem das ist ja wohl ganz klar. Das ist klar. Nach so vielen Jahren und ohne mal eine Pause, ohne mal einen Urlaub. Verstehe. 40 Jahre, keinen Urlaub, gar nichts. Darf ich dir aber ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment machen? Danke. Für das, was du geleistet hast? Ja. Du bist ja wirklich der Engel deiner Tochter. Ja, das stimmt auch. Das stimmt wirklich. Und das also ist eine ganz. Ich war immer für meine Tochter da und ich habe gesagt, die kommt in kein Heim und gar nichts. Das ist, Indra, das ist eine ganz, ganz große Lebensleistung, die du da vorzuweisen hast. Und ich ziehe meinen Hut und habe höchsten Respekt vor dir. Ach, das ist lieb von dir, dass du das sagst. Wirklich. Aber es stimmt auch. So, jetzt bitte ich dich um Folgendes. Du legst jetzt mal den Hörer auf. Ja. Und dann rufen wir dich nochmal an wegen der ganzen Probleme, die da noch zu besprechen sind. Ja. Okay? Ja. Von Herzen alles Gute. Gerne nochmal besprochen. Genau, von Herzen alles Gute. Danke. Und nochmal großen Respekt für dich. Ja, danke dir. Alles ich stehe jetzt auf und ihr ruft mich nochmal zurück. Genauso machen wir das. Fein. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Das ist ja beeindruckend. Das ist ja hoch beeindruckend. So, meine Lieben, wir haben 1 Uhr und 20 jetzt gleich und jetzt gibt es eine Postecke. Und zwar hat uns gemailt der Jochen. Und Jochen schreibt, hallo Domian, hallo Team, wollte euch eine schöne Grüße aus Australien schicken. Ich bin für insgesamt 5 Wochen hier und fahre kreuz und quer durchs Land. Vor der Reise habe ich mir 40 Folgen Domian bei nachtlager.de runtergeladen und meine Mitfahrerin und ich hören jetzt eure Sendung während der Fahrt durch Australien. Ich ärgere mich, dass ich nicht noch mehr Folgen mitgenommen habe. Schöne Grüße aus dem fernen Kontinent. Jochen, danke für die Grüße. Heiner schreibt, lieber Domian, zu deinem Thema letzte Woche, ich werde nicht alt werden. Diese Sendung hat mich ungeheuer berührt. Als du mit der Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet, gesprochen hast, habe ich heulend vor dem Fernseher gesessen. Und glaube mir, ich bin nicht nahe am Wasser gebaut. Ich habe großen Respekt vor deinem Team und dir. Ihr seid in der gesamten deutschen Radio- und Fernsehlandschaft einmalig. Vielen Dank, Heiner. Dann schreibt Kai aus Nürtingen. Hi Domian, wann kommen endlich mal wieder prominente Gäste in deine Sendung? Das ist eine schöne Anregung, über die wir im Moment auch nachdenken. Wir haben das ja früher über viele Jahre gemacht. Dann taucht ja am Abend mal der ein oder andere Prominente auf und der saß hier ganz nah bei mir und hat sich euren Fragen gestellt. Das machen wir bald wieder mal. Das ist auch immer sehr gut angekommen bei euch, bei dem Publikum. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, dann schreibt David oder David. Hi Domian, ich habe von einem Freund mitbekommen, dass du jetzt auch bei Facebook bist. Stimmt das? Hast du nicht mal gesagt, das wären alles Fakes? Ja, das habe ich gesagt und das waren noch alles Fakes und da sind auch viele Fakes. Aber in der Tat bin ich jetzt seit einiger Zeit wirklich bei Facebook. Das ist daran erkennbar, dass ich es wirklich bin. Im Moment sind ungefähr 1900 Freunde da. Und es ist ein Bildchen oben, wo ich vor einer Mauer stehe und habe eine beige Jacke an und ein schwarz-weißes Hemd. Ich schaue wirklich persönlich da regelmäßig rein, kann aber persönlich nicht die einzelnen Nachrichten beantworten. Aber ich schaue da immer rein und diese eine Seite ist wirklich jetzt auch die Originalseite Jürgen Domian bei Facebook. So, dann Florian. Florian schreibt, hi Domian, zu deiner Sendung gestern. Ich war richtig sauer über den Typ, der sich auf eine Flirtline als Frau ausgibt. Das ist doch Betrug. Ich selbst rufe ab und zu auf solchen Lines an und ja, zugegeben, es kommt auch schon mal zu Telefonsex. Wenn ich mir jetzt vorstelle, an der anderen Seite sitzt keine Frau am Telefon, sondern ein Typ, der nur seine Stimme verstellt, könnte ich laufen gehen. Kann man dagegen nichts machen? Tja, Florian, vielleicht einfach nicht mehr dort anrufen. Ich weiß es nicht. So, Ende der Postecke. Und weiter geht's mit Ingo. Ingo ist 22. Hallo, Ingo. Hallo, Domian. Ingo, was geht's? Also, ich habe Montagmorgen meinen Vater verloren. Er ist gestorben. Und er war ein sehr schwer kranker Mann. Also, er ist nicht plötzlich verstorben, er ist Nein. Eine schweren Krankheit. Wie alt ist er? Er hatte mehrere Krankheiten und also Lungenemphysem, Asthma, Herzinfarkte, Schuppenflecht, Neuropathie, Diabetes und alles mögliche. Und das linke Bein wurde ihm abgenommen 2006. Mein Gott, so ein schwer kranker Mann. Ja, und wie alt ist er geworden? 56. Das heißt, er war über viele Jahre schwer krank. 21 Jahre lang. 21 Jahre. Das heißt, dein ganzes Leben kennst du deinen Vater nur schwer krank. Ja. Also ich bin selber 24 und 3 Jahre ging es ihm noch gut und dann ging es ihm dann noch schlecht. Und jetzt die Folgen, also er hatte mit der Lunge sehr viele Probleme und musste Cortison nehmen. Und das Cortison hat die Haut porös gemacht. Und dadurch ist das andere Bein auch aufgeplatzt und das Wasser ist daraus geschossen, weil der Wasser im Bein hatte und im Körper. Und ja, das ist eine Vergiftung im Bein gewesen und man konnte ihm nicht helfen, weil der Allgemeinzustand so schlecht ist. Ja, ja. Die hätten ihm das Bein sonst abgenommen und aber das hätte er nicht überlebt. Ist dein Vater in einem Krankenhaus gestorben? Nein, der ist zu Hause bei uns. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch 2 Schwestern. Sind die auch alle zu Hause? Ja. Also ihr wohnt alle noch zu Hause? Ja. Die sind jünger als du? 3 Jahre. Ja, wir sind eigentlich wirklich, also Er hat auch, wir haben auch eine Nichte und das war sein geliebtes Enkelkind und er hat wirklich gekämpft. Mhm. Es ist wirklich eine Kämpfernatur, der Mann gewesen. Mhm. Und dieses Kind, das ist so eine Anlaufstelle, das hat ihm Mut gemacht und angetrieben. Das war so sein Lebenselixier. Deine Schwestern, sind das Zwillinge? Ja. Ja, daher beide 3 Jahre jünger als du. Mhm. Ja, und wenn dein Vater jetzt so lange gelitten hat und so viel, fast wie 2 Jahrzehnte gekämpft hat, glaubst du bei aller Trauer, die man natürlich empfindet, weil du deinen Vater verloren hast, dass es für ihn durchaus auch eine Erlösung ist? Ja, das ist es. Ich sag mal so, ich habe jetzt viel geheult, aber ich kann zurzeit nicht mehr heulen. Ich selber wollte ihn erst nicht loslassen. Mhm. Ich habe gesagt, ich brauche dich noch, weil ich habe einen Erfolg geschafft, dass ich von der Zeitarbeitsfirma in eine Festeinstellung komme, in eine richtige Firma und er hat sich damit gefreut und ich denke mal, er wird gesagt haben, dass er jetzt, dass ich abgesichert bin und er könnte jetzt in Ruhe sterben. Mhm. Aber wirklich, der Mann, der hat wirklich so viel gekämpft und wir haben ihn auch zu Hause sterben lassen. Wir haben den Sonntag, der ist nicht mehr aufgewacht. Mhm. Er ist irgendwie im Koma gewesen. Wir haben einen Doktor angerufen, weil er seine Tabletten und der hat gesagt, dass er heute Nacht stirbt. Das hat der Arzt gesagt. Ja, und er hat gesagt, wir sollten in der schweren Stunde bei ihm sein. Mhm. Wir haben seine besten Freunde angerufen und seine Brüder, der mittlere Bruder ist noch gekommen, hat auch noch am Sterbebett gesessen und hat ihm die Hand gehalten und wir haben ihn ruhig, haben gesagt, die Hand gestreichelt und den Kopf und haben gesagt, er könnte ruhig gehen, wegen uns braucht er nicht, wir werden das schaffen. Mhm. Und er ist friedlich eingeschlafen und das ist... Das finde ich ja, muss ich sagen, beachtlich, wenn ihr das gesagt habt. Das ja, ist schon weißt du, was Domian, Besonderes. Ich sag mal so, wir haben alles versucht, wir haben ihn sogar zum Heilpraktiker geschickt. Mhm. Und das hat auch zwar geholfen, aber die finanziellen Mittel, die fehlen. Mhm. Und ja, der Doktor wollte ihn im Juni ins Krankenhaus schicken, aber er ist einer, der eine Krankenhausphobie hat. Er vermeidet Krankenhäuser so schnell, so wie es geht. Ja, wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Erfahrungen, die er gemacht hat, dass er einfach nicht mehr wollte. Ja, wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Das war Samstag auf Sonntag die Nacht. Mhm. Wir sind nachts haben wir eigentlich immer deine Sendung geguckt, weil er ist auch einer, der im Internet hockt und Internetradio gehört hat. Mhm, ja. Und immer so um 1 haben wir dann deine Sendung geguckt. Mhm. Und das ist wirklich spannend. Und ich möchte eigentlich durch deine Sendung nur sagen, die Leute, die auch so viel mitgemacht haben, dass sie kämpfen müssen und nicht einfach so aufgeben. Mhm. Weil hat dein Vater, war ihm die ernste Lage bewusst jetzt zum Schluss? Ja. Er hat zwar geweint, aber er hat, ich muss mal sagen, weil er wirklich sehr gelitten hat. Er hat immer alles, die ganzen Krankheiten, er sagt, wieso immer er. Und im Jahre 2006, da hat er auch schon auf Leben und Tod gelegen. Der Mann muss ja unglaublich viel mitgemacht haben. Ja. Was du gerade erzählt hast, diese ganzen Erkrankungen, die mit extrem viel Schwierigkeiten und Schmerzen und alle möglichen verbunden waren. Ja, das ist... Wurde er nicht mit der Zeit immer mürber? Ja, doch. Er wurde auch schwacher und er hat zum Bekannten gesagt, dass er nicht mehr kann. Er ist zu schwach. Mhm. Er konnte jetzt die letzten 6 Wochen, er konnte sich selber, wie soll ich sagen, nicht mehr helfen. Er war auf Hilfe angewiesen. Mhm. Aber er hat versucht noch zu kämpfen, so gut es geht. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, da ging es nicht mehr. Ja, verstehe. Und wie geht es deiner Mutter? Naja, wie soll ich sagen, heute war die Trauerfeier, weil er wird verbrannt und das ist sehr schwer gefallen. Aber heute schon? Ja, die war. Ne? So schnell? Ja. Mhm. Ja, weil eine Bekannte, die fliegt im Urlaub und die wollte gern dabei sein. Mhm, ja. Ja, und wir haben auch wirklich alles gemacht. Also meine Mutter ist sehr schwer gefallen, uns fällt es auch schwer, aber wir sehen nach vorne, wir müssen dran denken, dass es ihm jetzt besser geht. Mhm, mh. Und er ist ja auch einer, der an Gott glaubt. Er ist wirklich jeden Sonntag, er ist zwar evangelisch, aber er ist in der katholischen Kirche gegangen, hat gebetet. Und ja. Also der war mehr katholisch als wir evangelisch. Und aber es ist wirklich ein Mann gewesen, der sogar noch schwarzen Humor hatte. Mhm. Trotz den Krankheiten. Der hat so viel mitgemacht. Und bei der Trauerfeier heute, da hat der Pastor so einige Worte gesagt, was sein Leben beschreibt, was wir ihm gesagt haben. Zu meiner Nichte hat er gesagt, wenn sie mir das andere Bein noch abnehmen, dann bin ich genauso groß wie du, Pia. Mhm, und das ist wirklich, da haben sie gelacht, aber das wollte er. Er ist einer, der nicht traurige Leute sehen konnte. Weil mir ist es auch sehr schwer immer gefallen, wenn er gesagt hat, wir können sie nicht mehr helfen, dann weißt du, dann sind mir auch die Tränen gekommen und wir haben wirklich alles versucht. Aber als er verstorben ist, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr alle lange noch bei ihm gesessen, am Bett, oder kam der Bestatter bald? Wie habt ihr es gemacht? Der Doktor, der ist um 8:30 gekommen und der hat das dann gesagt, dass er stirbt, ja, und dann haben wir seine Bekannten und Verwandten haben wir alle angerufen, haben gesagt, wer ihn noch mal sehen möchte und Abschied nehmen möchte, könnte kommen. Um wie viel Uhr genau ist er dann verstorben? Um 3:55. Nachmittags? Morgens. Morgens, 3:55 morgens, ja. Und wirklich, es waren alle da und haben sich nochmal verabschiedet und... Ja, also es ist alles würdig gestaltet worden, ja. So kann man das sagen. Ja, auch die Kleine, die ist zwar dann später ins Bett gekommen, aber der Doktor hat gesagt, wir sollten sie ruhig ein bisschen rumlaufen lassen, dass er den Opa noch streicheln kann. Und auch Mats, der merkt das, dass sie an ihn hängt. Und wie alt ist die Kleine? 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Und die hat sehr an den Opa gehangen. Ja. Und deine beiden Schwestern, die 3 Jahre jünger sind als du, wie geht's denen? Ja, denen geht es genauso wie mir. Es ist so, weil die alle denken, jetzt geht's ihnen besser. Wir können uns da wirklich... Und es geht zwar sehr nah. Ich glaube auch wirklich, dass man in dem Fall, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, dass man das so denken muss. Und das ist auch richtig so, das so zu denken. Weil es so eine lange Leidenszeit war, mit so viel Höhen und Tiefen und furchtbaren Enttäuschungen wahrscheinlich auch. Und wie gesagt, Schmerzen. Nee, das stimmt. Und das ist wirklich, also für das der so viel mitgemacht hat und den Humor hat er nie verloren. Aber das ist doch schön, so kann man ihn dann ja auch gut in Erinnerung behalten. Ja, und das ist ja auch tröstlich dann. Ja, und seine Trauerfeier, die haben wir nach ihnen ausgestattet, so wie er es haben wollte. Es wurden 4 Lieder gespielt, die er sich immer gewünscht hatte. Welche Lieder waren das denn? Also einmal wurde gespielt Let It Be von The Beatles. Dann haben sie gespielt DJ Ötzi mit Hotel Engel, weil er ja auch mit Internetradio ein bisschen. Dann hatten sie von Elton John das, was sie bei Diana gespielt haben, Candle in the Wind, oder wie? Ja, genau, so heißt das. Und Blackfirth mit Niemals geht man so ganz und Trude her. Von Trude her, ja. Ja, das haben sie zuletzt gespielt. Ingo, das tut mir natürlich sehr leid, dass du deinen Vater nicht mehr hast. Aber ich glaube wirklich, wie du es auch schon sagst, er hat es jetzt besser und er hat jetzt kein Leid mehr nach so vielen Jahrzehnten, die er hat aushalten müssen. Dennoch ist es eine schwere Zeit und dennoch werdet ihr noch lange damit zu tun haben mit der Trauer. Das ist ja völlig normal. Das stimmt. Nee, die Zeiten, die kommen ja noch. Lass uns erstmal Weihnachten kommen. Genau, das kommt noch. Genau, die Weihnachten, Geburtstage und all die Tage, wo die ganzen Erinnerungen dann aufkommen. Ingo, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Einverstanden? Ja, okay. Das machen wir. Ja. Dann wünsche ich dir viel Kraft, deiner Familie und du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, mache ich. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Und ich bin verbunden mit André, der ist 28. Guten Morgen, André. Morgen, Domi. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, meine Freundin hat sich nach 9,5 Jahren getrennt. Nochmal, deine Freundin hat sich nach? 9,5 Jahren getrennt. Von mir. 9,5 Jahren? Ja. Wann? Vor 2 oder 3 Wochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Zeit kriege ich irgendwie nicht mehr gebacken. Warum hat sie sich getrennt? Ja, das ist das Problem, wenn ich das wüsste. Ich habe ihren Eltern gegenüber mal meine Meinung geäußert. Weil es sah so aus, dass sie jeden Tag bei uns gesessen haben, in der Wohnung. Die Eltern von ihm? Ihr? Von ihr, genau. Wenn ich von der Arbeit kam, saßen die Eltern schon da, haben gewartet, dass es Essen gibt. Haben da mit uns zusammen gegessen und ich habe gesagt, ich möchte auch ein normales Privatleben mit ihr führen. Und ja, dann kam ich jeden einen Tag zu ihr, also wieder nach Hause. Und dann sagte sie, dass das so nicht weitergeht. Und ich ja nur gefragt habe, was nicht weitergeht. Und darauf sagte sie nur, ja, so wie es jetzt alles läuft. Und ich habe das Gefühl, seit einem Jahr schon, dass zwischen uns nichts mehr sein kann. Und es ist besser, wenn wir uns nichts trennen. Und du glaubst, du hast das hat mit deiner Bemerkung über die Eltern was zu tun? Ja, gehe ich von aus. Wie war denn dein Verhältnis zu den Schwiegereltern? Ja, es war gemischt. Wir waren ein halbes Jahr zusammen, meine Freundin und ich. Da hatte sie zu Hause mit ihren Eltern Probleme. Ist dann von zu Hause abgehauen, hat dann bei meinen Eltern und bei mir gewohnt. nach anderthalb Jahren hat sie eine eigene Wohnung genommen, hat dann erst heimlich Kontakt aufgebaut. Ich habe es nie verboten. Hab gesagt, sie kann jederzeit hingehen, ist alles kein Problem. Und ja, dann hat man versucht, mit mir zu reden. Wir haben gesagt, wir fangen von neu an, war alles kein Problem. Und dann war zwischenzeitlich wieder, weil ich meine Meinung geäußert habe, Theater. Und vor 3 Jahren hatten ihre Eltern Silberhochzeit, da sollte ich hinkommen zur Wiederversöhnung. Da habe ich gesagt, eine Silberhochzeit ist kein Anlass, dass man sich ausspricht und versöhnt. Das könnte man vorher machen, dass ich ja noch zur Silberhochzeit komme. Das wäre dann kein Problem, aber ich möchte das vorher aus der Welt geschafft haben, das Problem. Und da wollte man sich nicht drauf einlassen, hat man mich in die Ecke gedrängt. Ich habe gesagt, gut, dann muss ich gucken, ob wir mal für 14 Tage ein bisschen Pause nehmen, dass wir mal überlegen, wie es weitergeht. Okay, also da waren Reibereien, auf jeden Fall heftige Reibereien, höre genau. Ich hör schon daraus. Und dann saßen die in der letzten Zeit immer zum Armbrot, wenn du nach Hause kamst genau, von der Arbeit? Genau. Stelle ich mir nicht gerade sehr entspannt vor dann? Nein, das Privatleben war ja komplett eingeschränkt. Warum kamen die denn dann immer zum Armbrot? Ja, einfach nur, um ihre Tochter zu sehen und nach dem Motto, man müsste wieder was gut machen, was man vielleicht früher falsch gemacht hat. Ach so, aber das war für die dann doch auch keine schöne Situation, weil die doch wussten, dass dir das nicht so recht ist. Genau, aber da hat man keiner Rücksicht drauf genommen. Es war einfach so, man wollte ihrer Tochter alles recht machen. Und was ich gesagt habe, zählte eigentlich gar nicht so. Das, was du gerade gesagt hast von deiner Freundin, was sie geäußert hat über euch, war das alles oder hat sie noch mehr Gründe genannt? Nein, sie sagte halt nur, dass sie das Gefühl hat, seit einem Jahr, dass ich mich ändern müsste. Aber wenn ich gefragt habe, was ich ändern soll, konnte sie mir nie eine Antwort geben. Wo ist sie denn jetzt? Ja, sie ist jetzt in der Wohnung und ich bin erstmal mit meinen Sachen zu meinen Eltern gegangen. Ach so. Weil ich da runterkommen konnte, weil wir haben kein Wort mehr miteinander gesprochen. Du hast ja auch noch wahrscheinlich 1000 Sachen in der Wohnung. Ja, klar. Aber ich meine, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Und du bist seitdem nicht mehr in der Wohnung gewesen? Nein, sie nimmt ja auch großartig keinen Kontakt zu mir auf. Wir hatten jetzt noch mal ein bisschen per Facebook geschrieben. Aber da ist jetzt auch seit 2 Tagen Funkstille. Wenn ich versuche, sie anzurufen, sie geht nicht ans Telefon, sie antwortet auf keine SMS. Unsere gemeinsamen Freunde, die wir durch unser Hobby auch hatten, wenden sich ab von mir. Ja, ich stehe momentan nur mit meinen Eltern da. Das heißt, du hängst völlig in der Luft. Ja. Man kriegt nur mit, dass sie nicht mehr, dass sie nicht will. Konkret sagt sie es nicht wirklich. Genau. Sondern hat nur ihre große Unzufriedenheit ausgedrückt, so kann man sagen. Ja. Aber du weißt so richtig nicht, woran du bist. Nein, ich weiß es echt nicht. Habt ihr denn so im letzten Jahr auch öfters mal gestritten? Wir hatten schon mal Meinungsverschiedenheiten, wenn es wirklich darum ging, wie Feiertage bei ihren Eltern oder bei meinen Eltern. Da habe ich dann schon oft eingedrängt und habe gesagt, ist in Ordnung, wenn du Ostersonntag bei deinen Eltern sein möchtest, dann machen wir das. Also es ging immer um die Eltern? Es ging immer nur um die Eltern. Es dreht sich bei ihr alles um die Eltern und bei ihren Eltern alles um ihre Tochter. Das heißt, sie hat wieder richtig Frieden geschlossen mit ihren Eltern? Genau, und ich werde jetzt im Grunde genommen fertig gemacht von allen dreien sozusagen. Warum war es denn für dich so schwer, Frieden mit den Eltern zu schließen? Ja, weil ihre Mutter, sag ich mal, so der dominante Part ist und über alles entscheiden möchte, wie man lebt und wie man nicht zu leben hat. Also, du magst sie auch nicht besonders, kann man so sagen. Nein, mit ihrem Vater bin ich super ausgekommen. Wir hatten so eine Wellenlinie, aber ihre Mutter ist halt die treibende Kraft, mit der konnte ich noch nie wirklich warm werden. Hast du denn mit der Mutter so in der letzten Zeit, wenn ihr dann immer in trauter Runde beim Armbrot saßt, auch mal gestritten? Nein, gar nicht. Sie hat mich angeschwiegen. Sie hat nicht ein Wort mit mir gewechselt. Ja, das ist ja ein tolles Armbrotessen. Sie hatte ja noch nicht mal den Anstand, vernünftig guten Tag oder Hallo zu sagen und Tschüss zu sagen. Und wie lange blieben die denn da? Ja, also die waren oftmals schon da, wenn ich um 4:30, 5 Uhr von der Arbeit kam und blieben dann so bis 19, 20 Uhr im Grunde genommen. Und da wurde nicht gesprochen während dieser Zeit? Nein, ich habe mit ihrem Vater gesprochen, aber mit ihrer Mutter kein Wort. Die haben sich dann auch oftmals in die Küche vorgezogen, die beiden Frauen. Wie furchtbar, das ist ja grauenhaft, wie hält man denn sowas aus? Also von beiden Seiten, für dich ist es furchtbar, aber für die Frau war es furchtbar und für deine Freundin war es auch furchtbar. Ja, ich kann es mir nicht erklären, ich habe immer gedacht, okay, vielleicht, dass meine Freundin irgendwann mal lernt und auch sieht, dass ich mich in der Hinsicht nicht verstellt oder so mit ihren Eltern. Ja. Aber da kam gar nichts. Ich hieß nur immer, ja, du kommst mit meinen Eltern nicht klar, du willst das gar nicht. Und das lag nicht an mir. Ich muss mal eben ganz kurz unterbrechen, André. Ich möchte mal meinen mein Redakteur, den Marc Strucken, bitten, mal kurz reinzukommen, weil an meinem Licht hier etwas nicht stimmt. Das blendet mich total. Da ist gerade was runtergefallen hier, eine Verblendung. Aber wir können auf jeden Fall schon mal weiterreden. Wenn dann die Schwiegereltern weg waren, hast du denn dann mit deiner Freundin nochmal so über die Mutter gesprochen oder war das tabu, das Ganze? Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sobald das Thema ihre Mutter dann angeschnitten wurde oder ihre Eltern allgemein, hat sie sofort geblockt. Ich sag mal, ist direkt auf 180 gegangen und es gab, ich sag mal, zu 90-95% immer Streit. Ich konnte ihr noch nicht mal in letzter Zeit irgendwas recht machen. Ich hatte gedacht, vielleicht mal zusammen Musical-Besuch zu planen oder so. Hab das dann versucht, mit dir abzusprechen. Nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Egal was. Ich habe dann schon an mir gezweifelt, ob ich vielleicht ein bisschen zu naiv bin. Sie wollte noch nicht mal, wir wohnen in Essen, sie wollte noch nicht mal hier ins Varieté mit Candlelight-Dinner und alles, weil ihr das zu kitschig wäre. Das klingt einfach so, dass die keinen Bock mehr hatte auf dich. Genau, sie traute sich auch nie was zu sagen. Und habt ihr noch miteinander geschlafen? Seit 3 Monaten nicht mehr. Ich durfte sie noch nicht mal anfassen. Ich sag mal, einen Kuss gab es, als wenn ich eine sehr gute Freundschaft mit irgendwem habe, so ein bisschen auf der Wange. Das war es aber auch. Und wenn ich versucht habe, sie im Arm zu nehmen, dachte sie halt nur immer, ich wollte mit ihr in die Kiste. Kann es sein, André, dass einfach diese Liebe ausgebrannt ist, dass die vorbei ist? Ich weiß es nicht. So klingt es für mich, was du beschreibst. Ja, also von meiner Seite nicht. Sie hat ja auch mit mir noch verschiedene Unternehmungen gemacht, bevor sie sich getrennt hat in der Woche. Ja. Gut, das heißt aber nichts. Da hat sie auch noch mehr oder weniger alles schön gespielt. Ich meine, ich habe mich mit der Situation abgefunden gehabt, dass ich ihr nicht die Hand reichen konnte und Händchen halten, ihr rumlaufen. Ja, was ja schon schlimm genug alles ist. Genau. Und also versetzen wir uns mal in sie. Offensichtlich, alles, was du mir so erzählst von und über sie, sagt mir als Außenstehenden, die hat überhaupt keine Lust mehr. Die liebt ihn nicht mehr, die will weg von dem. Ja. Ich weiß nicht, wie sie da genau denkt, weil... Natürlich möchte man als Betroffener, das ist ja auch, da ist ja auch dein gutes Recht, man möchte immer noch mehr so die, man möchte es begründet haben. Traut sie sich offensichtlich nicht. Macht sie nicht. Ja. Aber allein ihr Verhalten sagt ja schon so viel aus, dass du daraus schon deuten kannst, ich kann mir die Sache abschminken. Ja, klar. Und nach 9,5 Jahren, fast 10 Jahre, du bist jetzt 28, ist das natürlich eine wahnsinnig lange Zeit. Genau. Irre lange. Und das reißt ein Loch ins Leben. Ja, klar. Mhm. Vor allem, ich sag mal, die ersten 2 Tage, nachdem sie den Schlussstrich gezogen hat, hat sie halt auch noch geschrieben, dass ich mich ändern soll und auf Nachfragen, was ich ändern soll, gab sie mir auch keine Antwort. Sie schrieb dann nur, ja, änder dich, veränder die Situation, vielleicht gibt's ja noch eine Zukunft, aber sie kommt halt nicht damit raus, was ich ändern soll. Ja, das finde ich wirklich, das provoziert mich immer so sehr, wenn ich das höre, dass die Leute dann nicht auch so viel Rückgrat haben und klar aussprechen, was sie, die weiß doch, was sie meint. Ja. Die weiß doch, was sie konkret verändert haben will. Warum sagt es dir denn nicht? Aber wahrscheinlich sind das auch so jetzt eingefahrene Dinge mit der Mutter, mit der Schwiegermutter, die kann man vielleicht gar nicht ändern, die kriegt man gar nicht mehr gelöst. Ja. Aber es wird nicht nur das sein, es wird auch sein, dass die Beziehung ausgebrannt ist, ausgelebt ist. Wie willst du dich so weiter verhalten? Ja, ich muss jetzt gucken, die Freunde von uns, wie gesagt, sind auch soweit alle weg. Ich habe jetzt meine Eltern, die mir den Rücken stärken. Ja. Ansonsten stehe ich alleine da. Ich werde jetzt schauen, dass ich nochmal irgendwie Kontakt zu ihr kriege, dass ich auch unter Umständen die Sachen aus der Wohnung kriege. Wenn ist das eure gemeinsame Wohnung eigentlich? Also sie hat der Mietvertrag läuft auf sie, aber ich habe da mitgewohnt. Ich habe auch Möbel mit hingenommen. Ja. Okay, dann musst du halt überlegen, was du aus der Wohnung haben möchtest. Das ist ja dein gutes Recht, das da rauszuholen. Da musst du einen Termin machen. Dann trefft ihr ja nochmal aufeinander und du wirst sehen, wie es dann ist. Du kannst ja nochmal signalisieren, auch vielleicht schriftlich vorher nochmal, dass du gerne reden möchtest. Vielleicht sogar in Anwesenheit einer neutralen Person, wenn sie das möchte. Wenn sie dann aber wieder zumacht, dann musst du es einfach so akzeptieren. Dann hol deine Sachen und zieh dich zunächst mal zurück. Ja. Mehr kannst du nicht machen. Okay. Mehr kann ich auch nicht sagen, André. Ja. Ne? Mach es so. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. und herzlich willkommen Lore. Lore ist 75, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lore. Weswegen rufst du an? Ja, ich hätte eigentlich gestern anrufen müssen. Ich habe kein normales Leben, denn ich habe kein Gedächtnis. Ach. Ich habe vor 5 Jahren einen Schlaganfall gehabt und einen großen epileptischen Anfall. Ja. Und da habe ich mein halbes Leben vergessen. Und mir fällt langsam immer mehr ein, was ich alles vergessen habe. Wusstest du denn nach dem Schlaganfall überhaupt, wer du bist, wie du ja, heißt? Ja, das wusste ich. Das wusstest du? Das wusste ich. Hast du Kinder? Und was seitdem wieder passiert ist, das war 2005 im Mai, was seitdem wieder passiert ist, das weiß ich auch. Das auch, ja, ja. Das. Ja, und meine Kindheit und meine Schulausbildung, das weiß ich auch. Hast du Kinder? Nein. Nein. Und aber vieles weiß ich auch nur durch Erzählungen. Bist du verheiratet? Ich war verheiratet. Mein Mann ist vor 12 Jahren gestorben. Kannst du dich an deinen Mann erinnern? Ja, natürlich. Das kann ich. Ich kann mich an den Tod meines Mannes erinnern. Und zwar waren wir auf einer Reise durch Italien. An die ganze Reise kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich weiß nur, wir waren auf der Überfahrt nach Palermo und er saß mir gegenüber auf dem Sonnendeck. Wir hatten gefrühstückt, wir hatten auch auf dem Schiff übernachtet und wir saßen auf dem Sonnendeck und ich sagte zu ihm, hör mal, du sollst nicht so viel rauchen. Mhm. Gut, sagte er, dann ist das die letzte und warf die Zigarette über Bord. Mhm. Und dann erzählte ich ihm, ich saß ihm gegenüber, erzählte ich ihm so, wir werden in Palermo ankommen und dann werden wir das und das machen. Und dann sagte ich, hör mal, du hörst mir doch überhaupt nicht zu. Mhm. Und dann im nächsten Moment fiel er nach vorne. Und dann... Da war seine letzte Tat. Da habe ich dann die Arme hochgerissen und dann lief jemand an mir vorbei und er sagte, ich bin Arzt. Und drehte ihn auf die Seite und legte die Finger an seinen Hals und richtete sich wieder auf und sagte, sind Sie seine Frau? Ich sage, ja. Und er sagte, ja, Ihr Mann ist tot. Daran kannst du dich so gut erinnern? Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. An was kannst du dich nicht erinnern? Ja, dann habe ich meinen Bruder angerufen, der war nicht zu Hause, aber meine Schwägerin war da und die sagte, wo bist du? Ich komme sofort zu dir. Dann erinnere ich mich noch daran, dass 4 Leute kamen, mein Mann auf eine Bahre legte und ihn wegtrug. Hm, alles andere ist weg. Das heißt, du kannst dich an die Beerdigung auch nicht mehr erinnern? Nein. Nein. Nein. Kannst du dich erinnern, wie du deinen Mann kennengelernt hast? Ja, da kann ich mich daran erinnern. Ich habe meinen Mann kennengelernt an einer Tanzveranstaltung. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen. Und dann ist er ausgewandert nach Südafrika. Mhm. Und ich habe gedacht, den sehe ich nie wieder. Ich habe ihn nach Amsterdam zum Schiff gebracht und ich habe gedacht, ich sehe ihn nie wieder. Aber du hast ihn wieder gesehen. Wir haben uns geschrieben und eines Tages kriegte ich einen ganz romantischen Brief. Ich bitte dich um deine Hand. Ist alles da. Was macht dir am meisten, was ist dir am meisten... Ich weiß zum Beispiel nicht, wie bin ich nach Südafrika gekommen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Helfen dir Bekannte oder Freunde von früher, die dich so ein bisschen ranführen an deine Vergangenheit? Ja, sicher. Vieles kann ich natürlich, meine Schwester wohnt in der Nähe, die kann ich natürlich vieles fragen. Die hast du auch wiedererkannt? Ja. Mhm. Überhaupt Menschen erkenne ich gut wieder. An meine Berufszeit, ich war als ich schon verheiratet war, ich bin dann sehr schnell aus Südafrika wiedergekommen. Weißt du, was du beruflich gemacht hast früher? Ja, natürlich. Ich war Erzieherin. Ach so. Und an diese Berufszeit kann ich mich sehr gut erinnern. Was ist denn, wo ist die größte Erinnerungslücke? Ja, mir fällt immer mehr ein, was ich nicht weiß. Zum Beispiel kann ich mich nicht daran erinnern, wie mein Vater gestorben ist. Mhm. Mhm. Meine Schwester hat mir erzählt, er ist tödlich verunglückt. Aber an die Beerdigung kann ich mich nicht erinnern. Nun könnte man ja so salopp sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich an viele Dinge nicht erinnert. Ich habe mal, du kennst die Geschichte von diesem Mann, der war aus Berlin und hat sich in Hamburg wiedergefunden und wusste sein ganzes Leben nicht. Ja, ja. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, vielleicht wollte ich ja auch was vergessen. Vielleicht. Ich habe nur das Falsche vergessen. Ich habe das Schöne vergessen und das Schreckliche behalten. Vielleicht, ja. Macht dir das manchmal Angst? Ja. Ja. Aber es ist ja nicht so schlimm, du findest dich ja ganz normal im Leben zurecht und du kannst alles machen und das ist ja schon, das geht ja. Ja, ja. Ja, aber wenn man alt wird, denkt man ja auch viel über sein Leben nach. Mhm. Und dann denkt man, meine Güte, wie war das? Mhm. Und wie gesagt, wenn ich mich gerade eben an schöne Dinge nicht erinnern kann. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, wie wir geheiratet haben vom Friedensrichter, wir haben dann immer Scherze gemacht, wir sind gar nicht verheiratet, sondern verurteilt. Ne, ich kann mich daran erinnern, wie mein Mann mir den Ring an die Hand steckt und dieser Friedensrichter dann sagt, jetzt dürfen Sie die Braut küssen. Mhm. Was dann war, weiß ich nicht. Mhm. Hochzeitsnacht, vergessen. Vergessen. Ja. Ist ja fast ein Fluch, dass du die schönen Sachen vergessen hast und die weniger schönen hast du. Ja. Umgekehrt wäre es besser. Umgekehrt ist es besser. Ja. Genau. Ne, oder Reisen zum Beispiel. Ne, wir sind mit dem Chor verreist, das weiß ich durch Erzählungen. Ne, habe ich alles vergessen. Mhm. Ne, ich habe sogar mal behauptet, da bin ich nicht mit gewesen. Mhm. Ne? Und das dann hat man uns einen Film gezeigt und hat man gesagt, guck mal, wer da sitzt. Oh Gott, da war ich ja doch mit. Ja, natürlich warst du mit. Ja. Das heißt, so wie du es gerade gesagt hast, je älter du wirst, desto mehr fällt dir auf, wo die Lücken überall sind. Ja. Das heißt, an den Tod meiner Mutter kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dich damit zu arrangieren. Ja. Ne? Du kannst ja nichts machen. Du grübelst wahrscheinlich oft darüber nach oder guckst dir. Ja, ich meine, ich gucke mir alte Bilder an. Zum Beispiel, ja. Und dann frage ich andere Leute oder ich suche alte Akten raus. Verträge, die ich mal geschlossen habe oder so. Ne, sowas muss man ja einfach wissen. Mhm. Hast du mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Ich habe mal eine Psychotherapeutin angerufen und die hat mir gesagt, man könnte durch Hypnose da dran kommen. Mhm. Aber sie würde mich davor warnen. Ja, dann lass es lieber sein. Ja, sie sagte also, da sind eine Menge Scharlatane auf dem Weg. Ja, ja. Und das sollte ich besser nicht. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du dich ja schon damit arrangiert. Ja. Es ist ein bisschen seltsam, das ist seltsam, sagen wir es so. Aber man kann damit ja leben. Ich kann damit leben, ja, das ist richtig. Sehr interessant. Richtig. Dann, aber ganz normal ist sowas nicht. Nein, absolut nicht. Kennst du das Buch, die Geschichte vom Fuchs, der seinen Verstand verlor? Ja. Das habe ich gelesen. Und ja. Ich finde, das ist gar kein Bilderbuch für Kinder, sondern für Erwachsene. Finde ich auch. Das ist aber, wirklich wahr. Einerseits ist es sehr tröstlich, andererseits aber auch beängstigend. Ich freue mich, dass wir uns beide kennengelernt haben, Lore. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Von Herzen. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Konstanze, 31. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Guten Morgen, Konstanze. Ich wollte schon so lange mal mit dir reden und ich habe mich nie getraut anzurufen und jetzt habe ich mir gedacht, also ich habe mir einfach gedacht, ich wäre zu nervös oder so und ja, weil man live ist auf Sendung und so und ja. Na, ist doch prima. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt anrufen, weil du ja dann in Sommerpause bist. Genau, so lange. Ab nächste Woche. Ich habe ja jetzt ein akutes Problem. So, und was geht es denn? Du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Um was geht es? Ja, es geht um Folgendes. Also es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange jetzt mal an, so mit den Anfängen. Also ich bin vor einem Jahr und 4 Monate circa, also Ende März letzten Jahres, bin ich ins Saarland gezogen von Bayern. Mhm. Und ja, ich habe da in Bayern schon die Hölle hinter mir eigentlich, also jahrelang schon die Hölle. Und deswegen wollte ich. Warum? Was ist denn da passiert? Oh, da ist so viel passiert. Ich war verheiratet, also ich muss sagen, ich habe 2 Kinder. Mhm. Also ich bin mit meinem Sohn halt, also mein Sohn ist bei mir und die Tochter, die ist 10, die ist bei meinem Ex-Mann und mein Sohn ist von einem anderen, also sind 2 verschiedene Väter. Und da okay, haben also beide Männer die Hölle gemacht. Also ich muss sagen, ich hatte mit beiden Männern Pech und ja, die haben mich einfach ja auch psychisch fertig gemacht, mein Selbstwertgefühl kaputt gemacht. Und also keine gute Zeit in Bayern gehabt. Dann bist du ins Saarland. Dann bist du ins Saarland gezogen. Ja. Genau, also ich hatte die Nase so voll von Bayern, hab gedacht, im Saarland ist es besser und vielleicht auch die Leute sind freundlicher, vielleicht man findet mehr Anschluss oder besser Anschluss. Mhm. Also gut, ich bin ja in Bayern geboren, aber ich habe durch das, dass ich ja dann früh geheiratet habe und so, meine Männer dann mich immer unterdrückt und ich hatte eigentlich nur die zwei Männer. Okay, sagen wir mal, um was es jetzt konkret geht. Ja, also es geht darum, dass ich einfach jetzt also nach über einem Jahr nicht richtig Fuß fassen konnte im Saarland, oder es hat sich halt, also am Anfang hat es ganz anders ausgesehen, da hat es richtig gut ausgesehen, da war ich so vielleicht Ich muss immer mal ein bisschen zwischendurch fragen, dann erfahren wir mehr. Was machst du denn im Saarland? Gehst du einem Beruf nach? Nee, also so, ich singe noch, also ich wollte mein ganzes Leben mit dem Gesang was machen. Mhm. Und allerdings habe ich Bürokauffrau gelernt, also weil meine Eltern mich dazu mehr oder weniger gezwungen haben. Die wollten immer, dass ich ins Büro gehe und haben das mit meinem Gesang... Du hast im Moment keinen Job im Saarland. Ich bekomme Unterhalt noch für fast 2 Jahre jetzt noch von meinem Ex-Mann, mit dem ich verheiratet war. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hast du jetzt ein Kind bei dir? Ich habe ein Kind, Kind bei mir. Das ist jetzt wie alt? Was hast du gerade gesagt? Sieben Jahre. Und dafür bist du jetzt zuständig und versorgst das Kind. Du bist seit gut einem Jahr im Saarland und fühlst dich ganz einsam im Saarland. Das heißt, ja. Andererseits habe ich mich auch in jemanden da verliebt. Also ich bin... Das ist doch schon mal ganz gut. In jemand. Allerdings kann ich mit dem auch nicht richtig zusammenleben. Warum nicht? Also, einerseits, er hat sehr viel Stress in seinem Geschäft und so, und er ist auch, also er kann auch da nicht so, wie er will, er kann da nicht so weg, und ich denke auch, er möchte auch keine feste Beziehung und... Ach so, also so glücklich ist das nicht. Nee. Also kann man sagen, dass der Anruf hauptsächlich das Thema ist, dass du einsam bist und dich nicht richtig zurechtfindest da in deiner neuen Heimat. Kann man das sagen? Ja, einerseits schon. Ich bin halt glücklich, wenn ich mit dem zusammen bin, mit dem einen, in den ich so verliebt bin. Da bin ich wahnsinnig glücklich in dem Moment. Natürlich, weil wir sehen uns auch oft. Er wohnt auch nicht weit von mir. Nur es ist, er hat einen ganz anderen Tagesrhythmus wie ich dann, weil ich muss ja mit Kind, ich habe ja Verantwortung für meinen Sohn. Verstehe. Und ist es denn so, dass dieser Mann dich nicht so liebt, wie du ihn liebst? Genau, das glaube ich. Also, weil ich liebe ihn ja total stark und ich denke halt, er liebt mich, nicht so. Oder halt, ich weiß nicht, ob er mich überhaupt liebt, aber ich bin halt glücklich mit ihm und er hat... Moment. Kann man mit jemandem glücklich sein, von dem man gar nicht weiß, ob der einen liebt? Ja, ich muss aber sagen, er hat mir mein Lachen wieder zurückgegeben. Und das ist natürlich ein Kompliment, ne? Wirklich, also ich muss sagen, ich bin ihm wahnsinnig dankbar, weil ich konnte gar nicht mehr lachen, wie ich hergekommen bin von Bayern. Ich habe mein Lachen total verloren. Also ich war, Hast du ihn denn mal gefragt, was für Gefühle er für dich hat? So direkt? Nee, ich denke nicht. Ja, vielleicht wäre man nicht dumm, das zu fragen. Dann weiß man, woran man ist. Ja, aber ich denke halt, ich muss jetzt an meinen Sohn denken und auch an meine Tochter, weil die hat jetzt auch Probleme, weil mein Ex-Mann, der ist neu verheiratet und die hat solche starken Probleme und es geht auch darum. Also Domian, was meinst du wegen meinen Kindern halt? Also ich meine auch wegen der Tochter. Sollte ich da in ihrer Nähe sein? Also es wäre halt bestimmt besser, weil ich habe sie auch hier mal hergenommen im Saarland. Konstanze, ich will mal sagen, das kann ich jetzt nicht so... Aus ad hoc kann ich das nicht sagen. Da muss man jetzt ausführlicher reden. Und du hörst im Hintergrund meine Musik, die jetzt läuft. Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt einen Deal machen, nämlich ich bitte dich aufzulegen und dann rufen wir dich gleich nochmal an. Dann haben wir auch mehr Zeit im Hintergrund, das zu besprechen, denn das muss ja ausführlich besprochen werden. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich durchgekommen bin noch oder Constanze, dass ihr mich noch drangenommen habt. Und sehr gerne. Und wünsche dir auch noch schöne Ferien. Dankeschön, aber jetzt muss ich Schluss machen, weil nämlich die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich gleich wieder an. Bis dann, tschüss. In der Technik, Henrik Hage, und wir melden uns morgen wieder mit einer freien Themennacht um